In dem Artikel heißt es dann weiter: Die unsinnige Verteuerung aller Verkehrsmittel bewirkt weiter, dass jetzt die Ernte draußen auf dem Lande bleibt, statt der allgemeinen Versorgung zu dienen. So viel wie jetzt ist noch nie auf dem Lande zum großen Teil unsachgemäß eingelagert worden. Unterdessen hungert in den Städten das Volk und der Winter bricht an. Mit Almosen ist bei diesen Zuständen, wo Untergang dem Ganzen droht, nicht mehr helfend einzugreifen, sondern einzig und allein mit Taten, mit echten Regierungstaten energischer, überragender Staatskunst. Mit jedem Tag verschärft sich die Not. Auf den Märkten brechen die Frauen, die im Kriege alle Leiden heldenhaft ertrugen, in Weinen und Klagen aus bei diesen Wahnsinnspreisen. Jetzt sind sie infolge der revolutionären Planlosigkeit in den öffentlichen Lebensfragen der Nation, besser gesagt infolge der zielsicheren Tätigkeit aller Volksverderber, um alles betrogen. Millionen von Arbeitslosen werden mit Papier gefüttert, statt dass man ihnen durch die Erklärung und kategorische Durchführung der allgemeinen Arbeitspflicht zur Lösung der Nährfrage Arbeit und Brot gibt und ihre Arbeitskraft zur Erhöhung des inländischen Ertragsreichtums verwendet. Durch rechtzeitiges Schaffen von Ordnung in der Versorgung wäre überhaupt das Heer der Arbeitslosen nie zu solcher Stärke angeschwollen. Der Arbeitsmarkt hat wieder in Ordnung zu kommen, und dazu ist Ordnung auf dem Lebensmittelmarkt eine der wichtigsten Voraussetzungen. Die ehrliche Arbeit in Stadt und Land muss wieder ihr ehrliches Auskommen haben. Dann, nur dann ist das Volk gerettet. Damit gelangt die Ernährungsfrage auf das Gebiet der großen Politik. Sie fordert gebieterisch die unzweideutige Erklärung, dass der Versailler Vertrag durch Frankreichs Schuld ungültig ist. Ein unerfüllbarer Vertrag ist auch unsittlich und darum unverbindlich. Die Frage der Volksernährung fordert weiter, dass wir uns aus den Sklavenketten des Weltleihkapitals, hier richtiger des Weltspekulationskapitals, befreien und wieder zu einer gesunden nationalen Geldwirtschaft kommen. Gegen uneinlösbares Papiergeld eines abgewirtschafteten revolutionären Staates, das der Landwirt nicht einmal rechtzeitig erhält und verwerten kann, das täglich in seiner Kaufkraft sinkt, kann die uneingeschränkte Erfüllung der Berufspflicht und die Preisgabe edelster Güter nicht gefordert werden. Jede Porto-, Fracht- und Fahrpreiserhöhung beweist jedem Deutschen, dass das Reich den Glauben an sein eigenes Geld verloren hat. Nach weiteren Ausführungen über unsere Misswirtschaft und unsere nicht gewahrte Währung schrieb ich: So sehen wir die Ernährungsfrage in einem gewaltigen Ring ethischer, sozialer und wirtschaftlicher Kräfte. Ihre Lösung ist entscheidend für die Gegenwart und Zukunft des Volkes und fordert eiserne Pflichterfüllung von Regierung und Volk. Außergewöhnliche Zeit erfordert außergewöhnliche Mittel. Neue, gesunde Ideale zeigen den Weg, führen unser Volk zur Gesundung zurück und zur Erfüllung seiner Weltsendung. Ich füge hierbei, dass ich nicht an eine weltpolitische Sendung gedacht habe, die mit irgendwelcher Unterjochung anderer Völker verbunden ist, sondern mir schwebte das Wort Geibels vor: Am deutschen Wesen soll einmal die Welt genesen. Die Abhandlung fährt fort: Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts schuf General von Scharnhorst aus einer Söldnertruppe ein Volksheer, den Gedanken der Wehrpflicht die erste Prägung verleihend. Im Freiheitskampfe führte dieser Pflichtgedanke das deutsche Volk zum Sieg. Die Wehrpflicht war und bleibt die Grundlage unseres Bestehens gegen den äußeren Feind. Darum hat man sie uns geraubt. Heute kommt ein mächtiger Inlandsfeind hinzu, der durch Beherrschung im Lebensnotwendigen unser Volk zu dezimieren und dann zu versklaven sucht. Im Weltkrieg forderte die oberste Heeresleitung die allgemeine Dienstpflicht, die bürokratischer Geist nicht verstand und verschandelte. Heute fordert der völkische Staat die allgemeine Nährpflicht. Sie fordert von jedem Deutschen nicht nur vom Nährstand wirtschaftlichen Dienst am Vaterland. Sie fordert ihn vom Handel und vom Gewerbe, von der Industrie. Sie will alle deutschen Menschen zu diesem erhabenen Ziel in gemeinsamer Arbeit zusammenführen. Sie fordert, dass jeder im Dienst des Versorgungsgedankens seine Kraft dem Vaterlande zur Verfügung stellt. Die Nährpflicht duldet keine Drohnen im Arbeitsstaat. Sie fügt vielmehr alle, die heute bequem von der Entartung des Handels und der Geldwirtschaft auf Kosten des Volkes leben, der Gesamtwirtschaft als nützliche Glieder ein. Rassen- und Kulturverfall werden aufhören, infolge des Schutzes der ehrlichen Arbeit wird der Klassenhass verschwinden, unser Volk wird die kranken Stoffe ausscheiden und zu neuer Blüte kommen. Das ganze Volk wird Nährstand und Wehrstand. Nun weiß jeder, was er dem Vaterlande schuldig ist. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, stelle ich ausdrücklich fest, dass die Einteilung des Volkes in Nährstand und Wehrstand zunächst einmal dem Verfall unseres Volkes entgegentreten sollte. Mir war auch damals schon bewusst, dass es noch andere Dinge für ein Volk zu besorgen gibt, als Nährstand und Wehrstand tun können. Dinge, durch die Nährstand und Wehrstand erst ihre Kraft erhalten, nämlich die Volksschöpfung aufgrund des Rassenerbgutes und arteigener Kultur. Aber in der Not der Inflation und der Wehrlosigkeit Deutschlands gegenüber der Ruhrbesetzung und der Vergewaltigung durch die Siegerstaaten war das Betonen der Bedeutung des Nährstandes und des Wehrstandes in diesem Zusammenhang besonders geboten, wie ich ja stets das zu ergreifende Notwendige im Auge habe. Ich habe auch Vorstehendes so eingehend mitgeteilt, um zu zeigen, wie ich als Führer in der damaligen völkischen Bewegung die Missstände durchdrang und auf Abhilfe sann, wie es also ganz gegeben war, dass ich aus solchem Denken heraus immer mehr Wege beschritt, die mich mit gleichdenkenden Völkischen zusammen und folgerichtig zur Feldherrenhalle am 9.11. führten, aber auch folgerichtig darüber hinausführen mussten, wenn neue Erkenntnisse kamen. Und dass sie kommen würden, war mir völlig klar. Denn immer hatte ich ja das Gefühl, dass mir irgendetwas Unwägbares und Grundlegendes noch verschlossen sei. Inzwischen war die Ruhrbesetzung weitergegangen, der passive Widerstand, wie er nun einmal gehandhabt war, war zum Scheitern verurteilt. Verräter meldeten sich in den eigenen Reihen, Schlageder wurde das Opfer. Er wurde sehr bald nach meiner Teilnahme an der Denkmalsenthüllung am Schliersee für die in Oberschlesien Gefallenen des Bundesoberland in Düsseldorf auf dem Exerzierplatz meines Regiments, dessen Kommandeur ich gewesen war, hingerichtet, damit die Regierung Poincaré dem Parlament einen Beweis ihrer Zuverlässigkeit bringen konnte. Nicht Poincaré allein. Die Volksvertretung Frankreichs trägt die Schuld für die Erschießung Schlageters auf der Golzheimer Heide bei Düsseldorf. Ein Schrei der Entrüstung schallte durch Deutschland. Ich fasste sofort den Entschluss, für ein Denkmal zu werben, das Schlageter auf der Golzheimer Heide gesetzt werden sollte. Ich wandte mich an einen Führer der deutschen Industrie, Kommerzienrat Reusch, und erhielt eine Absage. Ich wandte mich an andere Deutsche, an Generale des alten Heeres, an die Offizierbünde, an die katholischen Studentenvereine, deren Mitglied Schlageder war. Sie verhielten sich nicht viel anders als Kommerzienrat Reusch. Es kam aber trotzdem doch, auch trotz der Inflation, ein gewisser Betrag zusammen. Ich überwies ihn für die Errichtung eines Schlagedersteins an der Begräbnisstelle Schlageders in Schönau im Schwarzwald, seiner badischen Heimat.